Ermordet, verschleppt, vermisst, im Exil. Sri Lanka gilt noch immer als ein gefährliches Land für Journalisten, obwohl der Bürgerkrieg im Mai 2009 endete. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen rangiert der Inselstaat auf Platz 165 von 180 aufgeführten Ländern, zwischen Saudi-Arabien und Usbekistan. Prem Anand arbeitet für Uttayan. Die Wände im Konferenzraum der größten tamilischen Tageszeitung sind bis heute mit Einschusslöchern durchsiebt. Wir sind in den vergangenen 10 Jahren mehr als 30 Mal angegriffen worden. Es gibt bis heute keine einzige Verhaftung. Niemand ist bestraft worden. Es gibt keine Untersuchung. Der Journalist sieht sich als tamilischer Freiheitskämpfer mit Stift. Seine Zeitung ergreift Partei für die tamilische Sache. Der Krieg zwischen dem singalesischen und dem tamilischen Volk ist noch nicht vorbei. Die Waffen schweigen, es wird nicht mehr gekämpft. Aber die Ursachen für den bewaffneten Kampf sind alle noch da. Wir wollen nicht zum bewaffneten Kampf zurückkehren. Aber diese Regierungen, diese singalesischen Chauvinisten meinen es nicht ernst. Prem Anand klingt unversöhnlich, obwohl Sri Lanka vielleicht vor einer historischen Versöhnungschance steht. Im Januar wählte die Inselbevölkerung mit Mahinda Rajapakse den Mann aus dem Präsidentenpalast, der den Bürgerkrieg mit einer brutalen Vernichtungsschlacht beenden ließ, ohne eine politische Lösung anzubieten. Sein Nachfolger, Präsident Maithripala Sirisena, hat versprochen, Sri Lanka zu demokratisieren. Am 17. August wird ein neues Parlament gewählt. Die Wahl soll den Beginn eines Versöhnungsprozesses einleiten. Ich möchte Sie nicht im Detail daran erinnern, was den Journalisten vorher in diesem Land passiert ist, wie die Medien unterdrückt wurden und wie die Pressefreiheit begraben wurde. Sie alle wissen, was passiert ist, vor allem als der Präsident begann, das Land alleine zu regieren. Doch in den vergangenen 6 Monaten gab es keine Attentate und kein Blutvergießen. Das Land ist jetzt friedlich und frei. Ohne die Stimmen der tamilischen Minderheit im Norden und Osten Sri Lankas hätte der Singalese Sirisena die Präsidentschaftswahl im Januar nicht gewinnen können. Doch bei den Zeitungsmachern von Uttayan im tamilischen Norden Sri Lankas stößt er weiter auf Skepsis. Prem Anand traut dem politischen Wandel nicht. Wir Tamilen leben wie in einer besetzten Zone. Die Armee ist unser Gefängniswärter. Warum? Auch nach der Wahl von Präsident Sirisena gibt es hier keine Anzeichen, dass die Armeeeinheiten in unseren Gebieten verkleinert werden. Da passiert einfach nichts. Sri Lankas Wähler müssen sich am 17. August entscheiden. Wollen sie, dass sich ihr Land weiter öffnet? Oder wollen sie, dass Sri Lanka ein Staat bleibt, in dem sich die Minderheiten der Mehrheit unterordnen müssen? Der abgewählte Präsident Rajapakse tritt als Kandidat an. Er will Premierminister werden und an die Macht zurückkehren. Das Vertrauen für einen Versöhnungsprozess fehlt auf beiden Seiten. Prem Anand von der größten tamilischen Tageszeitung Uttayan wartet auf ein eindeutiges Zeichen. Das Problem ist doch, wir sind die Minderheit. Wir haben den Krieg verloren. Wir leben in Angst. Die Mehrheit muss auf uns zugehen und uns Vertrauen schenken. Vertrauen. Das heißt für ihn größtmögliche tamilische Autonomie in einem föderalen Staat.